2b. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und wiederholen Sie. 1. Bei meinem letzten Wettkampf bin ich gestürzt und nur Vierter geworden. 2. Die Konkurrenz ist groß, aber ich bin doch ziemlich erfolgreich. 3. Das Training konzentriert sich auf kritische Situationen in einem Wettkampf. 4. Man darf nicht zu schnell aufgeben. 5. Ich trainiere jeden Morgen 2 Stunden und 3-mal die Woche auch abends. 6. An den Wochenenden sind Wettkämpfe oder Trainingslager. 7. Ich brauche Bewegung und Herausforderung, deshalb trainiere ich so hart. 8. Ich muss meinen Trainingsstand noch optimieren. 9. Mein Ziel ist die Teilnahme an den nächsten Olympischen Spielen. 10. Ohne Sport würde ich mein Leben langweilig finden.